So stelle ich mir das Jenseits der Toten vor. Kabul, Eis und Scheiße. Die Menschen kriegen nicht einmal Fieber, wenn sie ihre eigene Pisse saufen. Ich habe das Fieber der ganzen Welt in den Augen. Und wie der Eiterstrahl der Syphilis beißt sich das schwarze Fieber nackt und sterbend in den geschwollenen, blanken Beeren meines Herzens fest. Ich verbrenne an meinem Fieberschaum und mein Maul ist von Leidenschaft zerfetzt wie der Unterleib eines verfolgten Tieres. Ich bin ein Neugeborener mit Asche an den Hüften. Meine Mutter hat mich an der Nabelschnur hochgeschleudert wie einen Hammer und mitten in den aufgekratzten Arsch der Sonne. Ich gehe aufrecht wie die jüngste Mutter und tobe schreiend durch die Asche bis zum Maul und meine Augen saufen von der Wut, die durch die abgesackten Himmel schießt. Licht. Licht. Ich fresse schwarze Flammen. Ich scheiße auf eure Gesetze. In mir ist alles schwarz von Sonne. Sie spritzt ihre rasenden Kerne in den schäumenden Wald meines Körpers. Mein Blut brüht wie irrsinnige Hechte durch die Abflussrohre meiner Seele. Ich bin ein Mutterkuchen. Ich will mich lieber von einer Tigermutter zerreißen lassen, dass ich in ihren Hüften weiter schwinge. Dynamo, Dynamo. Meine Haut ist mir zu eng. Die Tränen explodieren unter meiner Haut. Ich bin wie ein Frosch in einem Glas und das Licht knallt mir auf den Kopf und ich werde immer wieder zurückgeschleudert von meinem Blick. Sonne, Sonne. Sie hat mir auf die weiche Stelle meines Gehirns gespuckt. Strahlen, Strahlen. Schwarze drohen braune. Über mir, unter mir, in mich hinein wie die schreiend Brust einer Frau, in mein Eiterherz wie ein Chris. Rasende Feuerkugel in mir, Sonnen wie gefangene große Vögel und fressen den Schrei in mich hinein und baden ihre brüllenden Schwingen in meiner wunden Seele. Weiter, weiter, weiter. Weiter. Ich lasse die Sonne nicht mehr los, die mein Mädchen Blut gesoffen hat. Und Asche, Asche, Asche. Sie holen mich zum Morden. Ich bin ganz fleckig. Ich kann nicht mehr sehen, ob es Blumen gibt. Der Himmel ist in Streifen geschnitten. Und einer soll gehängt werden.